Anoint you! Wutpilger Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Der Geburtenrückgang trifft den Kapitalismus an seinem Lebensmark. Wenn wir Ausbeutungsobjekte nicht rekrutieren, wenn wir das Heer nicht vermehren, dann ist der Kapitalismus am Ende. Die Arbeiterklasse darf nicht vergessen, dass für ihren Befreiungskampf die große Masse von ausschlaggebender Bedeutung ist. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die aufstrebenden Klassen nicht durch ihre Qualität, sondern durch ihre Masse gesiegt haben. Es ist der Kinderreichtum ein gesunder Reichtum gewesen. Der Kampf wird nicht erleichtert, indem man der Natur hinterrücks eine Nase dreht, sondern indem man mit aller Energie den Kampf der Klasse aufnimmt. Wenn der Staat auch noch so viele Gesetze gegen den Rückgang der Geburten schafft, so muss die Frau doch Herrin über ihren eigenen Körper bleiben. Das Recht, sich gegen Geburten zu schützen, steht ihr auch gegen den Willen ihres Ehemannes zu. Was ihr hier gehört habt, das waren drei verschiedene Positionen aus einer Debatte, die in Deutschland im Jahr 1913 geführt worden ist. Eine Auseinandersetzung, die als Gebärstreikdebatte in die Geschichte eingegangen ist. In der kommenden Stunde werdet ihr mehr über den Kontext dieser Gebärstreikdebatte erfahren. Es wird um Bevölkerungspolitik und um Geburtenkontrolle, um das Recht auf Selbstbestimmung und um Geschlechterverhältnisse im Kapitalismus gehen. Grundlage dieser Sendung ist ein Gespräch, das ich mit Anna Bergmann geführt habe, die sich mit der Geschichte der Gebärstreikdebatte auseinandergesetzt hat. Musikalisch wird uns in dieser Sendung Lindsay Cooper begleiten. Lindsay Cooper war Saxophonistin und Komponistin, die sich in Großbritannien zwischen klassischer Musik, neuer Musik, Jazz und Progressive Rock bewegt hat. 1978 war sie außerdem eine der Mitbegründerinnen der Feminist Improvising Group. Heute hört ihr einige Solostücke von ihr. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Anna Bergmann ist Historikerin und Kulturwissenschaftlerin. Sie forscht zur Medizingeschichte und zur Geschichte der Rassenhygiene. Sie beschäftigt sich mit Geburtenkontrolle und Geschlechterverhältnissen. Anna Bergmann hat in den 1970er Jahren als eine der ersten eine grundlegende Quellenforschung zur Gebärstreikdebatte von 1913 betrieben. Ja, also das war praktisch der Auftakt meiner Beschäftigung, also mit meiner wissenschaftlichen Beschäftigung überhaupt mit medizinhistorischen Themen. Ich habe in den 70er Jahren Politikwissenschaften studiert und genau in diese Zeit fielen auch die ersten Frauenseminare an der Berliner Universität, wo dann die Abtreibung ein ganz großes Thema war. Also da war das ja auch noch alles kriminalisiert. Also wir hatten noch diesen klassischen Paragraphen 218 und 19, der die Frauen kriminalisiert hat, die in irgendeiner Weise versucht haben abzutreiben. Und im Rahmen dann dieses Frauenstudiums, was so ganz langsam begonnen wurde, wo versucht wurde, Frauengeschichte zu rekonstruieren, habe ich mich dann in meiner Diplomarbeit mit der Gebärstreikdebatte befasst. Und es gab ja so gut wie keine Literatur damals dazu. Und das heißt, ich habe damals schon in Archiven gesessen und Zeitungsartikel gelesen, um die Gebärstreikdebatte rekonstruieren zu können. Und die ganze historische Frauenforschung, so hieß das ja damals, damals gab es ja noch nicht den Begriff feministische Studien, die hat sich eben ganz vorrangig erstmal mit Gebären, mit Abtreibung, mit Geburtenkontrolle, mit Hausarbeit befasst. Also all das, was bisher in der Geschichtswissenschaft komplett vernachlässigt wurde. Und es gab ja schon zwar die Geschichte des kleinen Mannes, also wenn man an die Schule der Annal denkt, und Alltagsgeschichte gab es ja auch schon, außer dieser klassischen Geschichte über Königshäuser und Kriege, was im Geschichtsunterricht immer präsentiert wurde. Aber die Frauengeschichte war ja völlig im Dunkeln. Und deswegen war das erstmal ein ganz großes Thema. Bei Gisela Bock habe ich da studiert und wir haben da uns an diese Themen herangetastet. Und sie hat ja ihre bis heute sehr wichtige Habilitation über die Geschichte der Geburtenpolitik im Nationalsozialismus geschrieben. Und das war praktisch meine Lehrerin. Damit ist bereits klar, die Gebärstreikdebatte von 1913 drehte sich um den Komplex von Abtreibung, Verhütung, Geburtenkontrolle, Hausarbeit und geschlechtlicher Arbeitsteilung. Es gehört zum historischen Kontext dieser Debatte, dass im Zuge der Industrialisierung zunächst eine Geburtenexplosion konstatiert wurde. Dass dann aber um 1900 in den industrialisierten Ländern ein Geburtenrückgang vermehrt als Problem wahrgenommen wurde. Also wir müssen erstmal klären, dass Geburtenrückgang zwei Dimensionen hat. Also einmal gibt es diesen relativen Geburtenrückgang und damit haben wir es im 19. Jahrhundert zu tun, dass in allen industrialisierten Ländern die Kinderzahl reduziert wird von durchschnittlich etwa 8 Kinder auf durchschnittlich etwa 4 Kinder. Und das heißt, die Bevölkerung wächst dennoch weiter. Es gibt weiterhin absolutes Bevölkerungswachstum. Und dann haben wir einen relativen Geburtenrückgang, der ist jetzt bei uns seit den 70er Jahren zu beobachten, wo Frauen dann eben weniger als 2 Kinder gebären und dadurch dann die Bevölkerungszahl absolut sinkt. Und hier haben wir es erstmal nur in Anführungsstrichen mit einem relativen Geburtenrückgang zu tun. Und historisch ist es nochmal ganz wichtig, das einzuordnen in die Geschichte des Gebärens und vor allen Dingen auch der christlichen Bewertung und der Sexualmoral von Sexualität, die nicht jetzt diesem Fortpflanzungszweck dient. Wenn wir das uns nochmal genauer anschauen, weil da ging sehr viel voraus, um dieses Phänomen Geburtenrückgang im 19. Jahrhundert zu erklären, ist es nochmal wichtig zu sehen, dass wir ab etwa dem 16. Jahrhundert einen Verkirchlichungsprozess der Ehe haben, der vor allen Dingen durchgesetzt wird über die sogenannten Unzuchtgesetze, die jede Form von außerehelicher Sexualität kriminalisieren. Und davon sind eben besonders betroffen homosexuelle Menschen. Hier sind es vor allen Dingen Männer gewesen. Und dann sind es die Frauen, die unehelich gebären, werden kriminalisiert. Und das führt wiederum, diese Kriminalisierung, die zu einer totalen Ausstoßung der Frauen auch dann führt, während wir im Mittelalter noch das Phänomen haben, dass eine Frau auch ein uneheliches Kind durchaus gebären kann und nicht verstoßen wird. Es wird zwar nicht gerne gesehen, hat auch nicht dieselben Rechte, aber weder die Frau noch das Kind werden aus der Gemeinschaft verstoßen, während ab dem 16. Jahrhundert die uneheliche Mutter komplett stigmatisiert und kriminalisiert wird, weil sie eben nicht der christlichen Sexualmoral entspricht. Also es darf ab da keine außereheliche Sexualität mehr geben. Und das führt wiederum zu dem Phänomen des Anstiegs vom Kindsmord. Also wir haben so einen kontinuierlichen Anstieg des Kindsmordes zwischen dem 16. bis zum 18. Jahrhundert. Und im 18. Jahrhundert wird dieses Phänomen, was ja dann auch bei Goethe, von Goethe thematisiert ist, wird zunehmend gesehen, dass teilweise mehr Frauen hingerichtet werden wegen Kindsmord als Männer, wegen Diebstahl oder wegen was anderem. Und die Stigmatisierung der Kindsmörderin und ihre harte Bestrafung mit dem Tod von den Aufklärern thematisiert wird und jetzt wieder versucht wird, einen Status zurückzuholen, der im Mittelalter auch gängig war, dass man eine Kindsmörderin als eine verzweifelte Frau, die eine Verzweiflungstat begeht, bewertet. Und daraufhin, also aus dieser Diskussion und des Anstiegs des Kindsmordes, das liefert das Motiv dafür, dass Findelhäuser gegründet werden in Massen. Also die gab es vorher auch schon, aber jetzt das 18. Jahrhundert wird als das Jahrhundert des Findelhauses gekennzeichnet in der Geschichtswissenschaft. Und das führt dann wiederum dazu, dass der Kindsmord als Massenphänomen abgelöst wird durch die Kindsaussetzung. Und die Kindsaussetzung wiederum zu einem neuen Massenphänomen wird, was wiederum abgelöst wird durch die Geburtenkontrolle und die Abtreibungspraxis ab etwa dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Also man muss richtig sagen, also wenn wir uns das jetzt mal im Ganzen angucken, ist es eingerahmt von der christlichen Sexualmoral, die zu einer kompletten Stigmatisierung der unehelichen Mutterschaft führt und dann entsprechend die Frauen im Rahmen ihrer Möglichkeiten bestimmte Verzweiflungshandlungen begehen, um nicht komplett aus der Gesellschaft ausgestoßen zu werden. Und die uneheliche Mutterschaft ist ja so kriminalisiert, dass sie dann eben Frauen, die mit ihren Kindern dann auch in die Arbeits- und Zuchthäuser kommen, um sie wieder zu einem besseren Leben zu erziehen. Und das war natürlich sehr, sehr gefürchtet. Um 1900 wird der Geburtenrückgang zu einem wissenschaftlichen und politischen Problem. Es entsteht die Demografie als eine eigene Wissenschaft, die sich den Gesetzmäßigkeiten der Bevölkerungsentwicklung widmet, und der Staat schafft Gesetze, um die nationale Geburtenziffer zu heben. Ehe und Familie geraten in den besonderen Fokus staatlicher Aufmerksamkeit. Auffällig an dieser Debatte? Es sind zunächst ausschließlich Männer, die über das Gebärverhalten der Frauen diskutieren, die den Geburtenrückgang in die öffentliche Diskussion stellen. Dieser Umstand verweist auf patriarchale Herrschaft und auf geschlechtliche Arbeitsteilung. Bevor wir uns mit den näheren Ursachen und Voraussetzungen der Gebärstreikdebatte beschäftigen, soll hier daher zunächst Dania Alasti zu Wort kommen. In einem Vortrag über die Frauen der Novemberrevolution hat sie im April 2021 auch über den Zusammenhang von Kapitalismus und patriarchaler Herrschaft gesprochen. Sie stellt Überlegungen dazu an, auf welche Art und Weise Fürsorge und Reproduktionsarbeit im Kapitalismus organisiert werden. Kapitalistisch organisierte Gesellschaften sind darauf angewiesen, dass die in ihr lebenden Subjekte sozialisiert und versorgt werden. Andernfalls gibt es weder arbeitsfähige Subjekte, noch wird die Gesellschaft von sozialen Wesen auf der ihr angemessenen Weise zusammengehalten. Die damit verbundene Aufgabe ist jedoch privatisiert. Und dass dies im allgemeinen gesellschaftlichen Bewusstsein selten wahrgenommen wird, liegt unter anderem daran, dass Menschen nicht sich und andere in der Absicht versorgen, dem Markt Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Sie tun es, weil es Teil des Lebens ist. Die kapitalistische Organisationsstruktur formt das Leben aber auf eine bestimmte Weise. Und diese bestimmte Weise, es ist auch nochmal ein kleiner Exkurs, aber der wird wirklich sehr, sehr kurz, beschrieben zum Beispiel Nancy Fraser oder Silvia Federici in Begriffen, die Karl Marx für eine Kritik kapitalistischen Wirtschaften als Mehrwertproduktion entwickelt hatte. Um zu überleben, müssen die meisten Menschen in Lohnarbeitsverhältnissen arbeiten und in diesen Verhältnissen wird der gesellschaftliche Reichtum auf eine bestimmte Weise verteilt. Die Arbeiten stellen Waren her, die regelmäßig für mehr Geld verkauft werden, als in Form der Löhne zu ihnen zurückfließt, obwohl sie die wertbildende Arbeit geleistet haben. Die hergestellten Waren gehören denjenigen, die Kapital in Produktionsmittel und Arbeitskräfte investiert haben. Und ihnen gehört auch der Mehrwert, der sich in der Geldmenge äußert, die nachverkaufte Waren über der Investition liegen sollte. Der Lohn entspricht dabei nicht dem Wert der Arbeit, sondern dem Wert der Arbeitskraft, die in den Lebensmitteln besteht, die benötigt werden, um die eigene Arbeitskraft immer und immer wieder erneut zur Verfügung stellen zu können. Und materialistische Feministinnen wie Silvia Federici oder Nancy Fraser fügen dem noch hinzu, dass auch unbezahlte Tätigkeiten zu der sogenannten Reproduktion der Arbeitskraft zählen. Dazu gehören Haushaltsarbeiten und Fürsorgearbeiten. Unter Haushaltsarbeiten verstehe ich Kochen, Essen, Putzen und vieles mehr. Unter Fürsorgearbeiten das Pflegen von Kindern, von älteren Menschen, von Kranken, das Zusammenhalten von Gemeinschaften, das Leisten emotionaler Unterstützung und vieles mehr. Und zusammengenommen spreche ich von Versorgungsarbeit, da die verschiedenen Arbeiten nicht immer voneinander zu trennen sind. Und diese Versorgungsarbeiten werden immer noch Frauen zugeschrieben, die sie meist unentgeltlich erledigen. Und selbst wenn sie bezahlt wird, wird sie niedrig bezahlt. Die Arbeiterinnen müssen selbst auf Familienstrukturen verzichten, Versorgungsarbeiten wiederum weiterreichen oder sind einfach sehr, sehr stark doppelt belastet. Diese entwerteten Tätigkeiten sind notwendige Grundlage kapitalistischer Gesellschaften und gleichzeitig aber auch aller Gesellschaften. Also man kann den Kapitalismus vielleicht abschaffen, aber nicht die Sorge füreinander. Und diese Perspektive ermöglicht es, auf eine nicht-essentialistische Weise von Frauen als Gruppe zu sprechen, die bestimmte Interessen teilen, unabhängig davon, ob sie bewusst sind oder im Leben jeder einzelnen Frau von Bedeutung sind. Und dazu gehören die Fragen, wer die Versorgungsarbeit übernimmt, wie sie anerkannt wird, ob und inwiefern Versorgungsarbeit Teil eines würdevollen Lebensweges sein kann, der zum Beispiel nicht in Altersarmut endet. Und das alles heißt nicht, dass jede Frau in ihrem Leben Versorgungsarbeit übernehmen wird oder gar sollte, aber umgekehrt, dass weil die Versorgungsarbeit weiblich kodiert ist, dass sie mit Interesse von Frauen ist, dass es für diese Fragen eine gesellschaftliche Lösung gibt. Und zu den gesellschaftlich zu lösenden Fragen gehört auch, wer ungestraft oder unproblematisch sich sowohl in der Öffentlichkeit bewegen kann als auch im Privaten. Die Frage, wie der gesellschaftliche Reichtum verteilt ist und nicht zuletzt auch, wer über den weiblichen Körper verfügt. Der Kapitalismus ist nicht nur auf die Reproduktion der je individuellen Arbeitskraft angewiesen, auch die Klasse als solche muss immer wieder hergestellt werden. Immer wieder müssen neue Generationen von Arbeitskräften zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund bekommt im Zuge der Industrialisierung die Bevölkerungspolitik eine so große Bedeutung. Aus diesem Grund wird um 1900 vermehrt über den Geburtenrückgang debattiert. Dabei erscheint selten die Frau als ein Subjekt, das einen Einfluss auf die Art und Weise hat, wie Menschen produziert werden, ob und wie sie Kinder zur Welt bringt oder nicht. Ein Subjekt, das mit seiner Entscheidung auch gesellschaftliche Entwicklungen beeinflussen kann und das sich dem Zugriff auf den Körper auch verweigern kann. Demgegenüber wird die Rolle der Frauen nur indirekt thematisiert, indem über anonyme Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung gesprochen wird oder über die Frage der richtigen Moral. Die Gebärstreikdebatte von 1913 markiert einen Punkt, an dem diese Nicht-Thematisierung der Frauen als Subjekt kurzzeitig durchbrochen wird. Thank you. wie die Frage beantwortet wird, möchte ich Kinder bekommen oder nicht, das hängt entscheidend auch von der Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln ab. Anna Bergmann hatte die Christianisierung der Sexualmoral bereits erwähnt. Diese spielt auch in Bezug auf Verhütungsmittel und das Wissen um sie eine Rolle. Es gab für Männer traditionell die Schweins- und Fischblase. Und ab Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann auch das Kondom aus Gummi industriell hergestellt. Also das war erstmal eine Möglichkeit. Aber wie dann die Forschung irgendwie belegt hat, hatten Männer nicht unbedingt das große Interesse an der Verwendung von Kondomen. Und von daher blieb es, und das ist es ja dann auch sehr lange geblieben, ein Aufgabenfeld der Frau, für die Geburtenkontrolle zu sorgen und sich dann eben auch sicher zu sein. Und hier gab es erstmal zwei Ebenen. Zum einen gab es die traditionellen Geburtenkontrollpraktiken, die vor allen Dingen aus der Hebammenkultur stammten und die, wie auch jetzt die Forschung zum Beispiel von Cornelia Asborn belegt hat, bis in die 20er Jahre es ein ganz ausgeprägtes Frauennetz gab, die noch nicht die Geburtenkontrolltechniken und Instrumente der modernen Medizin so massiv verwendet haben, sondern auch die Geschichte der Hebamme ist ja durch viele Reglementierungen geprägt gewesen, ab dem 16. Jahrhundert. Und die Hebammen hatten immer einen Sadebaum in ihrem Garten stehen, der wurde dann verboten im Zuge dieser gesamten Unzuchtgesetzgebung und dieser Kooperative von kirchlicher Politik und staatlicher Politik, die zu dieser strikten Umsetzung der Unzuchtgesetze führte. Und das heißt, die Hebammenkultur mit ihrem ausgeprägten Wissen der Geburtenkontrolle wurde auch wiederum kriminalisiert zunehmend. Und diese Kriminalisierung war die Voraussetzung dafür, dass jetzt neue Geburtenkontrolltechniken auf dem Schwarzmarkt erschienen. Und auch der Verkauf von Verhütungsmitteln war wiederum kriminalisiert mit dem sogenannten Unzuchtparagraphen 184. Also das heißt, die Anpreisung und der Verkauf von Verhütungsmitteln war ein krimineller Akt. Und da konnte man bis zu einem Jahr Gefängnis, war man damit bedroht, wenn sie Verhütungsmittel öffentlich irgendwo angepriesen haben. Und ich weiß auch noch, 50er Jahre haben die Hausierer noch unter der Hand Kondome verkauft. Das war sehr lange dann auch noch, also auch nach 45 noch verboten. Und dieser Paragraph wurde 1900 implementiert im deutschen Reichsstrafgesetzbuch. Also dieser Paragraph 184, der hat sehr stark die Bedingungen beziehungsweise auch die Mittel, die Verhütungsmittel und ihre Verbreitung geprägt, weil er nur einen Schwarzmarkt zuließ. Und das heißt, also es wurden jetzt Instrumente, die eher aus der modernen Gynäkologie, also aus der Schulmedizin kamen, wo es da eher darum geht, jetzt eine Abtreibung mechanisch durchzuführen mit Instrumenten. Diese Entwicklung der Gynäkologie prägt sehr stark die neuen Geburtenkontrolltechniken und dabei verschwimmt auch der Unterschied zwischen einem Verhütungsmittel und einer Abtreibung, weil vor allen Dingen solche Instrumente jetzt auf diesem Schwarzmarkt erscheinen, die sehr aggressiv wirken und wo es darum geht, also zum Beispiel mit der Mutterspritze die Fruchtblase anzustechen, damit eine Abtreibung ausgelöst wird. Oder also es werden Instrumente, es werden ätzende Mittel, es wird mit Gift versucht, aber es werden auch Schwämmchen verkauft, die völlig harmlos waren. Es werden Pessare entwickelt, also aus Eisen oder Aluminium vor allen Dingen, die versucht werden einzuführen und die auch wiederum alle nicht so optimal waren, weil sie dann doch Körperverletzungen ausgelöst haben. Also das waren so die Bedingungen, die zur Entstehung dieses Schwarzmarktes für Verhütungsmittel entstehen, aber der dann sehr stark blühte. Kriminalisiert wurde nicht nur die Bewerbung und der Vertrieb von Verhütungsmitteln. Die Repression setzte umso härter ein, wenn Frauen eine ungewollte Schwangerschaft selbst abbrechen wollten oder wenn sie dafür Ärzte zu Rate zogen. In diesem Kontext spielt der berühmte Paragraf 218 die entscheidende Rolle. Ja, das kommt jetzt als zweiter Punkt dazu, also dass der 218 1871 implementiert wird. Und das ist ja zum ersten Mal in der Geschichte der Abtreibung, dass eine Abtreibung als Tötung gilt ab dem ersten Tag der Entstehung der Schwangerschaft. Und während das im 16. Jahrhundert noch erst als Tötungsdelikt gilt im Kirchenrecht ab der ersten Schwangerschaftsregung, das heißt also etwa ab dem 5. Monat, gilt das als Tötungsdelikt. Und das ist jetzt dann erstmalig im 19. Jahrhundert, dass jede Form von Abtreibung, und eine Abtreibung ist ja nicht gleich Abtreibung, also es ist ja ein ganz großer Unterschied, ob sie im ersten Monat abtreiben oder in der 22. oder 23. Woche, wo es ja dann wirklich darum geht, den Fötus zu töten, was ja auch als Fetozid dann bezeichnet wird. Aber hier ist es erstmal so, dass jetzt die Abtreibung an sich kriminalisiert ist, ab dem ersten Tag der Empfängnis, wie es so schön heißt. Und hier dann eben der Paragraph 218 das so geregelt hat, dass Frauen bei mildernden Umständen drohte ihnen 6 Monate Gefängnis, aber generell erstmal drohte ihnen 5 Jahre Zuchthaus, wenn sie eine Abtreibung selber an sich durchführen. Und da ist es schon interessant, dass ich dann eben auch Quellen gefunden habe, wo nur eine versuchte Abtreibung schon vor Gericht ausgehandelt wurde, wenn auch Frauen gar nicht mal schwanger waren. Oder auch das dann eben dazu führte, dass Frauen daran gestorben sind. Also aufgrund dieser versuchten Abtreibung. Also das war alles kriminalisiert. Und Paragraph 219 hat geregelt, also die Abtreibung durch Dritte. Das betrifft vor allen Dingen dieses Frauennetz, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, also Hebammen, die Abtreibungen durchgeführt haben, und viel weniger Ärzte, die Abtreibungen durchgeführt haben. Also im Kaiserreich in der Zeit, die ich versucht habe zu rekonstruieren, dass die Prozesse und die Abtreibungspraktiken sind hier weniger Ärzte, aber einmal auch, muss man schon sagen, als Schauprozess war eine Ärztin angeklagt, die nicht in Deutschland promoviert hatte, sondern in der Schweiz, und die im Rotkreuz-Krankenhaus in München gearbeitet hatte. Und die wurde dann allerdings angeklagt aufgrund des Paragraphen 219, der geregelt hat, dass bei einer gegen Entgelt geleisteten Beihilfe zur Abtreibung bis zu 10 Jahren Zuchthaus droht. Aber dieser Ärztin konnte dann eben nicht nachgewiesen werden, dass sie Entgelt genommen hatte, und deswegen wurde dann dieser Prozess auch niedergelegt. Und dann gab es noch den Paragraph 220, der betrifft jetzt ausschließlich Ärzte. Und zwar hieß das Delikt Tötung der Leibesfrucht ohne Wissen und Willen der Schwangeren durch Dritte. Und dieses Delikt konnten eben ausschließlich Ärzte durchführen, weil dafür eine Narkose notwendig war. Und dieses Delikt war dann mit 2 Jahren bedroht. Und wenn die Frau allerdings an so einem Eingriff starb, drohte Ärzten 2 Jahre bis zu 10 Jahren, aber teilweise auch lebenslänglich. Also es war auch so geregelt. Aber da habe ich so gut wie keine Prozesse gefunden in den Akten im Deutschen Kaiserreich, wo Ärzte tatsächlich deswegen verurteilt wurden und im Gefängnis landeten. Dies ist der Kontext, in dem in Deutschland schließlich 2 sozialdemokratische Ärzte zum Gebärstreik aufriefen. Alfred Bernstein und Julius Moses haben die Idee des Gebärstreiks populär gemacht. Ausschlaggebend war für diese beiden zum einen ihre eigene ärztliche Erfahrung. Es mischen sich aber auch andere Motive in deren Aufruf zur Reproduktionsverweigerung. Also ganz entscheidend ist, um das nochmal einzuordnen, die Abtreibungspraktiken, die jetzt ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts immer mehr greifen und beliebter werden. Wir haben ja nicht nur die Kindsaussetzung als Massenphänomen, sondern auch Wir haben einen massiven Anstieg der Säuglingssterblichkeit im 19. Jahrhundert. Also etwa um 1870, genau da, wo der Geburtenrückgang zu verzeichnen ist, der erste, haben wir ein Maximum der Kindersterblichkeit. Also nur mal um ein Beispiel zu nennen, in Berlin sterben im ersten Jahr 40% aller Säuglinge. Und wenn wir das nochmal differenziert uns anschauen, diese Statistik, dann sind es 70% etwa aller unehelichen Säuglinge, die die geringsten Überlebenschancen haben. Und mit diesen Phänomenen ist die Ärzteschaft ja sehr vertraut. Also sie bekommen sowohl die hohe Säuglingssterblichkeit mit und es entsteht ja auch im Zusammenhang mit dem Geburtenrückgang auch ein Kampf gegen die hohe Säuglingssterblichkeit. Und sie bekommen dieses Abtreibungselend mit. Also wie Frauen das alleine durchführen, weil sie eben unter kriminalisierten Bedingungen hinter verschlossenen Türen verzweifelte Abtreibungsversuche unternehmen. Und als Ärzte kommen sie jetzt auf die Idee, diese Parole auszurufen, statt Quantität, Qualität. Und das ist jetzt ein eugenisches Argument. Das ist nochmal ganz wichtig, weil ja auch die Rassenhygiene und die Eugenik entsteht auch Ende des 19. Jahrhunderts, wo genau, auch wie in der bevölkerungspolitischen Diskussion im Großen, von Ärzten dann die Frage aufgeworfen wird. Also zum Beispiel Alfred Grotjan selbst, Sozialdemokrat, schätzt 1915 in seinem Lehrbuch über die Pathologie, schätzt er die sogenannte Armee der Minderwertigen, das ist jetzt ein Zitat, auf ein Drittel der Bevölkerung. Also ein Drittel soll, das ist dann jetzt aber ein Konzept von Alfred Grotjan, der dieses Konzept Rationalisierung der Fortpflanzung auch entwickelt hat, soll dann eben ein Drittel möglichst überhaupt sich der Geburten komplett enthalten, beziehungsweise sollen sterilisiert werden. Das ist so seine Forderung. Und in diese Richtung gehen eben auch Moses und Bernstein. Also Bernstein erklärt dann als Kampfparole, macht den Schoß unfruchtbar. Und das jetzt als politisches Konzept, um mit ärztlichen Mitteln das Arbeiterinnenelend zu verkleinern. Also wenn Sie sich vorstellen, eine Frau gebiert 10 Kinder in der Arbeiterinnenschaft und das sind die damaligen Bedingungen, etwa 14 Stunden am Tag arbeiten. Sie kann diese Kinder nicht ernähren, sie kann sie nicht stillen. Es gibt keine Möglichkeiten und deswegen ist ja auch die Säuglingssterblichkeit so hoch, weil die Frauen in den Fabriken absorbiert sind und sie keine Möglichkeit mehr haben, ihre Kinder zu ernähren, geschweige denn Hausarbeit zu machen und hygienische Verhältnisse überhaupt zu Hause zu haben. Das ist ja alles mit Arbeit verbunden und diese Zeit haben die Frauen nicht mehr. Und das sind jetzt Phänomene, mit denen sich dann Moses und Bernstein so konfrontiert sehen, dass sie diese Gebärstreikparole, die eigentlich aus Frankreich kam, von Anarcho-Syndikalisten vertreten wurde und aber auch von der Feministin Marie Huot, La Grève de Ventre, also der Streik der Bäuche, zu einem politischen Kampfmittel erklärt wird. Und darauf beziehen sich Bernstein und Moses, um praktisch ein neues sozialpolitisches Konzept gegen die Verelendung, gegen Verarmungsprozesse, gegen die hohe Säuglingssterblichkeit zu entwickeln. Und aber, wie gesagt, mit einem eugenischen Argument, wo dann eben, wenn Sie die Frage nach Qualität und Quantität aufwerfen, fragen Sie auch implizit nach dem Lebenswert eines Menschen. Und das verschränkt sich jetzt mit rassenhygienischen und eugenischen Konzepten, die eben auch fast ausschließlich von Ärzten entwickelt werden. Sogar Alfred Plötz, der Begründer der deutschen Rassenhygiene, war ursprünglich Sozialist und entwickelt dann als Sozialist das ganze gesamte rassenhygienische Konzept. Thank you. Die Berliner Ärzte Alfred Bernstein und Julius Moses bezogen sich in ihrem Aufruf zum Gebärstreik auf den Nationalökonomen Thomas Malthus. Malthus hatte Ende des 18. Jahrhunderts in seinen Schriften die Überbevölkerung als ökonomisches Problem ausgemacht. Die Entwicklung der Landwirtschaft könne mit dem Wachstum der Bevölkerung nicht Schritt halten. Malthus rief zu einer Reduzierung der Geburtenrate auf, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. In Karl Marx fand Thomas Malthus seinen größten Kritiker. Marx kritisierte, dass Malthus die Ursachen für Armut und Elend an der falschen Stelle suchte. Eine bloße Zahl der Bevölkerung entscheide nicht über Armut, Hunger und Wohnungselend, sondern eine spezifische Produktionsweise sei dafür verantwortlich. Der Kapitalismus erzeuge, so Marx, eine relative Überbevölkerung und der Kapitalismus selbst sei daher die Wurzel des Problems. Hinter der allgemeinen Rede von der Bevölkerung verberge sich zudem ein Krieg gegen die Armen. Bevölkerungspolitische Maßnahmen richten sich meistens gegen die Proletarisierten. Die Diskussion zwischen Marx und Malthus bestimmte dann im Jahr 1913 auch die offizielle Position der Sozialdemokratie. Die versuchte die Forderung nach einem Gebärstreik in den eigenen Organen zurückzudrängen und vertrat darüber hinaus die Position Klasse ist Masse. Also es geht ja auch zurück darauf, auf diesen Begriff des Proletariats, was ja ein Kampfbegriff war, ein positiver. Also Proles heißt ja auf Lateinisch Nachkommenschaft, also wird verbunden mit Kinderreichtum. Und die ganze Arbeiterinnenbewegung bezog sich ja darauf, wir sind die Mehrheit der Gesellschaft. Das Proletariat, was ja ursprünglich auch ein Stigma-Begriff war, der jetzt positiviert wird. Und das war ja das, die große Begründung, weil wir die Mehrheit der Gesellschaft sind. Deswegen kommen dann Marx und Engels ja auch nur auf diesen Begriff Diktatur des Proletariats zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar keine Diktaturen gesellschaftlich gibt. Das sind ja erst Phänomene des 20. Jahrhunderts. Aber es geht darum, dass die große Stärke des Klassenkampfes die große Zahl der Arbeiter und Arbeiterinnen ist und sich eben hier auch darauf berufen wird, wir sind die Mehrheit. Und je mehr wir sind, umso sicherer ist auch dann der, jetzt in Anführungsstrichen, der Sieg des Klassenkampfes. Das war jetzt die offizielle Position und sie entsprach, wenn Sie so wollen, der bevölkerungspolitischen Position des Staates, wo es auch um die absolute Maxime ging, je größer die Bevölkerungszahl einer Nation ist, umso stärker ist diese Nation. Also es war so ein Äquivalent zwischen Klassenfeind und offizieller staatlicher bevölkerungspolitischer Position. Und hier aufgrund dieser Position hat die Parteileitung sehr massiv reagiert, als plötzlich diese Parole auftrat, Gebärstreik als Mittel des Klassenkampfes. Und deswegen entstand überhaupt die Gebärstreikdebatte in Berlin 1913 in der Hasenheide. Und die Parteileitung hat eben dann die Veranstaltung betitelt mit gegen den Gebärstreik. Also damit hat sie ja schon angezeigt, worum es ihnen geht. Also es ging jetzt darum, Argumente zu sammeln, warum das alles Blödsinn ist, hier so eine politische Parole in der Arbeiterinnenbewegung auszurufen. Obwohl die Sozialdemokratie, wie alle anderen Parteien des Kaiserreichs, explizit gegen den Geburtenrückgang Stellung bezog, wurde sie in der Öffentlichkeit besonders für die Geburtenentwicklung verantwortlich gemacht. Sozialdemokratische Frauen galten als Inbegriff der Gebärunwilligkeit. Und die SPD wurde dafür in Verantwortung genommen. Die SPD reagierte, indem sie betonte, selbst gegen den Geburtenrückgang eintreten zu wollen, machte dafür aber andere als rein moralische Ursachen aus. Grund für den Geburtenrückgang seien elende Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Entsprechend könnten dann Mutterschutz und Behebung sozialer Missstände geeignete Mittel sein, um den Geburtenrückgang aufzuhalten. Entscheidend in dieser Argumentation: Im Zentrum steht nicht der Wille und das Bedürfnis der Frau, die eigenständig über das Gebären entscheidet, sondern ebenfalls bevölkerungspolitische Erwägungen. Als dann die sozialdemokratischen Ärzte Moses und Bernstein den Gebärstreik als Mittel des Klassenkampfs für sich entdeckten, da musste die Parteileitung einschreiten und hielt Veranstaltungen gegen den Gebärstreik ab. Den Positionen von Moses und Bernstein sollte etwas entgegengesetzt werden. So rief man am 22. August 1913 zu einer Veranstaltung in die Berliner Hasenheide unter dem Titel »Gegen den Gebärstreik«. Diese Veranstaltung wurde jedoch zum Anziehungspunkt für sozialdemokratische Frauen, die sich über Verhütungsmethoden informieren wollten und die Parole des Gebärstreiks auf ihre Weise verstehen wollten. Für sie war die Forderung nach einem Gebärstreik der Ausdruck ihrer eigenen Interessen. Es kam zu tumultartigen Szenen und immer wieder zu Zwischenrufen. Dass es einen Konflikt zwischen den sozialdemokratischen Frauen und der Parteileitung gab, war nicht mehr zu übersehen. So sah man sich genötigt, am 29. August 1913 eine weitere Veranstaltung in der Berliner Hasenheide zu inszenieren. Hier sollten nun, als prominente Frauen, auch Clara Zetkin und Rosa Luxemburg gegen den Gebärstreik sprechen. Also das war dann ein Riesenskandal. Also der Saal war vollkommen überfüllt, der ja nur etwa 200 Menschen Platz bot. Und jetzt kamen etwa um die 4000 Menschen, vor allen Dingen Frauen, die jetzt natürlich, die Abtreibung wurde politisiert und ihre Einsamkeit und diese Verzweiflungssituation wurde jetzt in ein ganz anderes Licht gerückt und zwar in ein positives Licht, wo sie aus dieser stigmatisierten Position rauskamen, die ja sie zu, also deswegen gab es ja auch diese große Diskussion dann, also auch im Reichstag hieß es dann, wenn eine Frau Geburtenkontrolle betreibt, eine Ehefrau, dann wird sie zu einer Privatprostituierten. Also es ging ja auch in der Parteileitung in erster Linie um diese christliche Sexualmoral, mit der die Sozialdemokratie genauso verfangen war wie die gesamte bürgerliche männliche Schicht. Und jetzt werden dann nochmal Rosa Luxemburg und Clara Zetkin besonders geladen bei der zweiten Diskussionsveranstaltung, damit sie die Frauen nochmal disziplinieren und sagen, das ist eine Fehlentwicklung. Also es kann nicht sein, dass wir hier Gebärstreik proklamieren als Befreiungsmittel, sondern das eigentliche Befreiungsmittel ist der Klassenkampf. Und Rosa Luxemburg nimmt dann auch die Wendung in den Mund. Es geht um die Soldaten für die Revolution. Also nochmal diese kriegerische Wendung wird hier in den Vordergrund gestellt, dass im Klassenkampf die Zahl zielt, die große Zahl, also dass sie die Mehrheit der Bevölkerung sind und nicht mehr als kleine Schicht einen Klassenkampf führen können. Und insofern versuchen sie, diese medizinische Begründung, die von Bernstein und Moses in den Vordergrund gestellt wird, dass es um eine gesunde Arbeiterklasse geht und nicht um eine große, aber eine morbide Arbeiterklasse, die sich zu Hause nicht richtig reproduzieren kann und nicht reproduziert wird und so weiter und so fort. Also dass das jetzt das kollidiert jetzt unmittelbar genauso, wie es eben auch in der staatlichen Diskussion kollidiert. Also weil auch in der staatlichen Diskussion, wo es um das Bevölkerungsinteresse geht, möglichst starken Nationen durch eine hohe Bevölkerungszahl zu haben, wird jetzt hier eben in der Gebärstreikdebatte nochmal auf eine starke Arbeiterklasse zurückgeführt. Die Forderung nach einem Gebärstreik wurde als bürgerlich, als individualistisch, als anarchistisch abgetan. Demgegenüber sei die Frage der Verhütung ein individuelles Problem, das man mit einem Arzt zu klären habe, nicht jedoch eine Sache, die Gegenstand klassenpolitischer Erwägungen sein sollte. Der elenden Situation von vielen Arbeiterfrauen wurde zwar ein gewisses Verständnis entgegengebracht, letztlich sollten sie trotzdem aufs Gebären zahlreicher Kinder verpflichtet werden, um die nötige Masse für den Klassenkampf zu liefern. Das Recht auf individuelle Entscheidung der Frauen, ob sie Kinder haben möchten oder nicht, fand auch in der Position der sozialdemokratischen Parteileitung keinen Platz. Thank you. Im Kontext der Gebärstreikdebatte haben wir vor allem drei Positionen rekonstruiert. Zum einen die Position des Staates, der um 1900 ein Interesse an einem Bevölkerungswachstum artikulierte. Zum zweiten die offizielle Position der Sozialdemokratie, die sich ebenfalls gegen einen Geburtenrückgang positioniert und die einen größeren proletarischen Nachwuchs als Vorteil zur Erreichung klassenpolitischer Ziele begreift. Und wir haben die Position der sozialdemokratischen Ärzte Moses und Bernstein, die sich anders als die Parteileitung für einen Gebärstreik aussprechen. Dafür ist ihre eigene Erfahrung der ärztlichen Praxis ausschlaggebend, die sie mit der Realität von proletarischen Frauen in Verbindung brachte. In ihrem Aufruf zum Gebärstreik entwickeln sie aber auch eine eugenische Argumentation. Es fehlt die vierte Position, die der sozialdemokratischen Frauen selbst, die Position der Frauen an der Basis. Diese Position ist am wenigsten dokumentiert und doch lässt sich etwas darüber sagen. Also hier ist besonders zu nennen die Alma Wartenberg, die als Sozialdemokratin, aber eben auch als Arbeiterin, die selbst 11 Geschwister hatte, aufgrund ihrer Erfahrungen die Geburtenkontrollpraxis politisiert hat und es sich zu einer politischen Aufgabe gemacht hat, also nicht nur den Gebärstreik zu proklamieren, wie das Bernstein und Moses tun, sondern Frauen darüber aufzuklären, wie sie am besten und möglichst mit nicht so martialischen Mitteln wie Scheidenpulverbläser oder Mutterspritze eine Geburtenprävention machen können. Und sie hat dann eben Lichtbildervorträge durchgeführt und, wie vorhin schon mal erklärt, nach Paragraf 184 war es ja verboten, öffentlich Verhütungsmittel anzupreisen. Und sie wurde dann auch vor Gericht gestellt und wurde gleichzeitig aber auch eben bekämpft von der Parteileitung, dass das also nicht der Parteilinie entspricht. Und da kam sie auch sehr stark in Konflikt mit der Parteileitung selbst, der SPD. Und sie wurde vor Gericht gestellt, aber nach diesem Unzuchtparagrafen, und ihr drohten 2 Monate Gefängnis, aber das konnte noch abgewehrt werden. Also sie sind dann in zweite Instanz gegangen und dann wurde auch dieses Verfahren niedergelegt. Aber sie hat eben als Arbeiterin mit einem massiven Erfahrungshintergrund, also Rosa Luxemburg hatte ja keine Kinder, aber Alma Wartenberg hatte 4 Kinder und wusste schon, was es heißt, Arbeiterin zu sein und unter diesen Arbeitsbedingungen, also es gab ja noch nicht den Mutterschutz, das beginnt ja erst alles in dieser Zeit langsam. Und eine der ersten Forderungen der Gewerkschaften war ja auch 8-Stunden-Tag für Frauen, damit die Frauen überhaupt Hausarbeit machen können. Und das war ja alles noch nicht gewährleistet. Und von daher war die Resonanz in der Arbeiterinnenschaft extrem groß für diese Gebärstreikparole und hatte diese große Anziehungskraft, weil eben zum ersten Mal, wie das dann auch die spätere Frauenbewegung erklärte, das Private zum Politischen erklärte. Und nicht nur zum Politischen, sondern das auch noch zu einer möglichen Widerstandsform im Klassenkampf proklamierte. Wenn der Staat auch noch so viele Gesetze gegen den Rückgang der Geburten schafft, so muss die Frau doch Herrin über ihren eigenen Körper bleiben. Das Recht, sich gegen Geburten zu schützen, steht ihr auch gegen den Willen ihres Ehemannes zu. Alma Wartenberg forderte das Recht auf eigene Lebensgestaltung für Frauen, ohne die Geburtenkontrolle für höhere Ziele zu instrumentalisieren. Hier stehen tatsächlich das Interesse, das Bedürfnis und der Wille der Frauen selbst im Zentrum. Diese Position hat sich innerhalb der Sozialdemokratie nicht durchgesetzt. Die Gebärstreikdebatte sorgte für allerlei Aufregung und Wirbel in der Öffentlichkeit des Kaiserreichs. Sie wurde zum Gegenstand der Satire und von Spottgedichten. Oft ging es in dieser Berichterstattung über die Gebärstreikdebatte darum, die eigenständige Position von Frauen wieder unsichtbar zu machen. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs bleibt die Gebärstreikdebatte zunächst ohne unmittelbare Folgen. Die Gebärstreikdebatte selbst hat sicherlich keine Veränderung eingeleitet, aber sie ist ein Dokument für eine Zäsur in der Geschichte. In der Geschichte der Sexualmoral, die ja, wie ich vorhin schon mal erklärte, sehr stark eben durch die christlichen Unzuchtgesetze geprägt war. Und dem Aufbruch, sich von der christlichen Sexualmoral zu trennen. und hin zu dieser Figur oder zu dem Ideal der neuen Frau der 20er Jahre zu kommen, die dann in den 20er Jahren, auch wenn man sich da die sexualwissenschaftliche Literatur anschaut, dann bekommt die Frau plötzlich, wird sie orgasmusfähig, was ihr ja in diesem christlichen Keuschheitsmutterideal völlig abgesprochen wird. Also da ist jede Form von außerehelicher Sexualität ist Sünde. Und wir haben eben in der Vormoderne diese große Polarisierung einerseits das Mutterschaftsideal, das Asexuelle, und andererseits die sexualisierte Hexe. Und auf Basis dieser beiden Frauenfiguren, polarisierten Frauenfiguren, wird ja auch die Gebärstreikdebatte geführt. Und wird die Debatte um den Geburtenrückgang im Parlament geführt, also im Deutschen Reichstag. Wenn es um Geburtenrückgang geht oder beziehungsweise um Gebärstreik. Und im Reichstag wird die Wartenburg auch als wildes Tier bezeichnet, also wird komplett dämonisiert. Und ab den 20er Jahren, und das ist so praktisch so der Wendepunkt, der das ein bisschen ankündigt, die Gebärstreikdebatte, gibt es ja zum ersten Mal auch nicht mehr, die Röcke werden kürzer. Und es ist ja vorher, wenn Sie da auch sich die Mode anschauen, schon extrem die Brust betont, also das Mutterschaftsideal, das Stillen. All das ist auch in der Kleidermode besonders nochmal hervorgehoben. Und jetzt kürzen sich die Röcke, es entstehen die Reformkleider, die die Brust überhaupt nicht mehr betonen. Die Frau bekommt Bubi-Schnitt, also die Haare werden gekürzt. Marlene Dietrich trägt Hosen und raucht, und das wird hier angekündigt, und das wird auch bereits in den Annoncen für Geburtenkontrolltechniken wird an die moderne Frau appelliert. Also die Werbung für diese Abtreibungsinstrumente und für Geburtenprävention richtet sich bereits an diese rationale moderne Frau, die emanzipiert ist und eine eigene Sexualität hat. Und das ist dann eben, das kündigt das an, was dann in den 20er Jahren erstmal sich entfaltet. Also es entsteht da ja dann auch die homosexuellen Bewegung, die Prostitutionsbewegung, die Bewegung für die Gleichstellung von ehelichen und unehelichen Kindern, damals noch als illegitime und legitime Kinder bezeichnet. Und eingerahmt ist das eben diese Gebärstreikdebatte in diese Entwicklung hin zu einer freieren Sexualmoral, die dann völlig gekappt wird durch den Nationalsozialismus und dann in anderen Ländern durch andere männerbündische Faschismen und die dann praktisch bis in die 1970er Jahre, bis zur sogenannten sexuellen Revolution, nach wie vor auch durch bestimmte Familiengesetzgebungen völlig durchgesetzt wird. Und erst dann eben in den 70er Jahren bricht das wiederum auf. Und insofern wird in den 70er Jahren die Gebärstreikdebatte auch wieder interessant. Anna Bergmann gehört zu denjenigen, die in den 1970er Jahren damit begannen, die Geschichte der Gebärstreikdebatte zu erforschen. Viele gesellschaftliche Koordinaten haben sich seit 1913, aber auch seit den 70er Jahren verschoben. Manche Aspekte müssen heute anders angegangen werden. Bestimmte Problemlagen bleiben trotzdem. Also wir haben ja jetzt schon länger eine Phase der Globalisierung, wo wir eigentlich statistisch das anders aufnehmen müssten. Also lange hatten wir ja in den Familienberichten, nachdem die sogenannten, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die sogenannten Gastarbeiter angeworben wurden und aus den mediterranen Ländern nach Deutschland kamen, waren in den Familienberichten türkische Kinder anders gezählt als deutsche Kinder. Also gab es immer extra Statistiken. Und da hat man genau das Gegenteil. Also man hat gesehen, die türkischen Frauen haben ein völlig anderes Gebärverhalten. Also da haben wir keinen absoluten Geburtenrückgang. Im Gegensatz zu den, in Anführungsstrichen, deutschen Frauen. Und das wird ja immer mehr verwässert. In Frankreich ist der Geburtenrückgang nie so hoch, so massiv gewesen wie in Deutschland, weil in Frankreich es nie ein Problem war, ein Kind von einer Frau, die aus Algerien kam, sofort als französisches Kind registrieren zu lassen. Deswegen ist das Gebärverhalten der Frauen in Frankreich überhaupt nicht anders, sondern es wird da eben anders gezählt, statistisch. Und insofern denke ich erstmal, Geburtenrückgang an sich wird durch die Globalisierung viel weniger ein Problem sein. Was ich finde, der eigentliche Punkt, was Aktualität der Gebärstreikdebatte betrifft, ist die Eugenik. Weil wir haben seit den 1980er Jahren die Durchsetzung der pränatalen Diagnostik, der sich Frauen überhaupt nicht mehr entziehen können. Wir haben eine stetige Zunahme und in den letzten Jahren eine mehrfache Verdoppelung der Schwangerschaften, die im Spätstadium einer Schwangerschaft, also ab der 22. Woche gilt eine Abtreibung als Spätabtreibung und eben auch als Fetozid. Diese eugenisch motivierten Abtreibungen nehmen ständig zu. Und hier wird das eben nicht mehr von oben, aber das war auch schon noch nie Grotjans Prinzip, dass er das von oben instruieren wollte, sondern er sagte, es liegt in der Verantwortung des eigenen Elternehepaars, so sagt er das, eine Rationalisierung der Fortpflanzung zu betreiben, um nur noch gesunde Kinder zu gebären, hervorzubringen, um unsere Nation stark zu machen durch eine eugenische Verhaltensweise. Und er sagt, dass das sich so einprägen muss, 1912 sagt er das, wie eine religiöse Norm, dass man auf keinen Fall selbst ein ungesundes Kind gebären möchte. Und das ist letztendlich in Erfüllung gegangen und ist hochaktuell und wird immer aktueller, je mehr Pränataldiagnostik und je mehr Selektionstechniken wir im Rahmen der Pränataldiagnostik einführen und durchsetzen. Und das ist aber ein Tabuthema und kein öffentliches Thema und kein Skandalthema. Die Pränataldiagnostik soll Frauen und Familien die selbstbestimmte Entscheidung ermöglichen, ob ein Kind zur Welt kommen soll oder nicht. Dass dies etwas mit Eugenik zu tun habe, wird oft zurückgewiesen. Im Diskurs selbst schwingt aber dennoch mit, dass krankes oder behindertes Leben eher als lebensunwertes Leben angesehen wird. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen auch behinderte Menschen ein glückliches Leben führen könnten, geraten dabei aus dem Blick. Am Ende steht wieder die Frau in der Verantwortung. Die Diskussion um Pränataldiagnostik wäre Material für eine eigene Sendung. An dem, was Anna Bergmann ausgeführt hat, wird aber auch deutlich, wenn auf demografische Statistiken gestarrt wird und diese zu einem Argument gemacht werden, dann verbirgt sich dahinter oftmals eine Inanspruchnahme von Frauen für bevölkerungspolitische Ziele. Und diese Inanspruchnahme greift nicht selten auf rassistische Stereotype zurück. Das Beharren auf dem Selbstbestimmungsrecht, auf eigenes Bedürfnis und Wollen, steht dem entgegen. Vielleicht besteht auch darin die Aktualität der Gebärstreikdebatte von 1913. Thank you. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, die sich mit der Geschichte der Gewerkschaftsdebatte von 1913 beschäftigt hat. Zu hören war dabei Anna Bergmann, mit der ich ein Interview über die Gewerkschaftsdebatte geführt habe. Bei Taz Online und im digitalen Deutschen Frauenarchiv sind Texte von ihr über den Gebärstreik und über Abtreibungspraxis im Deutschen Kaiserreich online zu lesen. Links und Literaturhinweise zum Thema finden sich außerdem auf wutpilger.org. Zu hören war auch ein Auszug aus einem Vortrag von Dania Alasti. Die Zitate in dieser Sendung wurden gesprochen von Tina Klatte und Christina Brinkmann. Zu hören waren außerdem Songs von Lindsay Cooper. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas. Wutpilger Streifzüge.